Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Klaus Vier und bitte seid mir nicht böse, wenn ich in der kommenden Stunde hier noch nicht so ganz weihnachtliche Stimmung verbreiten werde. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin noch nicht so weit. Entsprechend heißt die heutige Sendung Glimpse. Eben los mit Musik der belgischen Band Soldier's Heart und ihrem Titel African Fire. Die musikalische Begleitung, wann und wo immer, zumindest größtenteils, ich spreche, kommt heute ebenfalls aus Belgien von dem Antwerpen-Trio Dance Dance, das wir hier im Hintergrund bereits hören. Glimpse, Ein Festival, das am vergangenen Wochenende zum insgesamt dritten Mal in Gent über die Bühne gegangen ist. Gent ist eine hinreißend schöne Stadt. Historische Bauten, ausladende Plätze, enge Gassen, ebenso wie breite Einkaufspassagen, rumpelnde Straßenbahnen, Wassergräben und Kanäle, Restaurants en masse. Dazu endlos viele Geschäfte, insbesondere Boutiquen. Eine Besucherin aus Hamburg erzählt mir, sie habe drei verschiedene Pullover in ebenso vielen Läden an anderer Stelle versteckt, um sie am nächsten Tag noch einmal in Ruhe begutachten und dann auch eventuell kaufen zu können. Aha. Ich gestehe ihr, dass ich nach demselben Prinzip im Schallplattenladen oben an der St. Peter's New Street verfahren bin. Eine Single von Jaco Gardner habe ich im LP-Fach hinter eine Compilation gestellt, auf der es um belgische Bands aus den 60er und 70er Jahren geht. Titel Belgian Waltz, Volume 3. Dritte Folge also. Der Händler hat mir versichert, diese Reihe sei richtig gut und berge eine ganze Reihe absoluter Raritäten und hochwertiger Nuggets. Pures Gold also. Es sieht so aus, als entdecke Belgien gerade die eigene musikalische Geschichte. Denn auch ein Dance-Sampler namens The Sound of Belgium ist soeben erschienen. Als 4-CD-Box. Versammelt sind hier die 80er und 90er Jahre. Damals schwappten Genres wie Electronic Body Music oder New Beat tatsächlich weit über die Grenzen des vergleichsweise kleinen Landes hinaus. Das ist gut und sicher auch schön. Aber der aktuellen belgischen Musikszene hilft das nicht. Sie darbt so ein wenig vor sich hin. Das Glimpse-Festival stellt seinen ausländischen Besuchern daher unter anderem auch diese Frage. Was eigentlich könnt ihr mit belgischer Musik anfangen? Die Robbing Millions, Achtung, nicht Robbie Williams, die Robbing Millions also, sind eine fünfköpfige Band aus Brüssel, deren erste und bislang einzige EP Anfang 2013 erschienen ist. Den Stil der Band würde ich als überwiegend sonnig geratenen Progressive Pop bezeichnen, mit teilweise Jazz-infizierten Gitarrenlicks und gegentaktigen Rhythmen, weitläufig vielleicht mit den britischen Folds vergleichbar. Eine gute Band. Stuff, zuvor gespielt, sind im Prinzip eine Fusion-Band, irgendwo zwischen Rock, Jazz und zugegebenermaßen abenteuerlicher Elektronik. Aber die Band liebäugelt mit den verdrehten Beats der Beatmaker-Szene und covert fast schon logischerweise auch mal den Schotten Hudson Mohawk, eine zentrale Figur eben jener Beatmaker-Szene. Überhaupt Hudson Mohawk. Sein Name als Referenz fällt öfter, insbesondere im Charlatan. Das ist ein Club mit insgesamt 2 Bühnen am nordöstlichen Rand der Innenstadt von Gent. Hübscher Laden, direkt am Flaßmarkt gelegen. Im Charlatan spielt Pomrat. Das ist vielleicht ein Typ. Relativ klein, schmal, Bartflausen, die insbesondere an den Gesichtsflanken keine rechten Koteletten ergeben wollen, und in seiner ganzen Art enorm flink. Muss er auch sein, dieser Belgier. Denn auf der Bühne steht ein Keyboard-Arsenal, mit dem man notfalls auch 2 Musikgeschäfte komplett bestücken könnte. Herrje, aber das ist noch nicht alles. Manchmal drängt es den drahtigen Kerl an den Bühnenrand. Dann klemmt er sich eine Synthi-Gitarre zwischen die Schenkel. Baby, baby. Glimpse. Der eben gehörte Pomrad oder Pomrad hat in diesem Jahr seine This Day betitelte EP auf dem von mir persönlich sehr geschätzten kleinen englischen Label Earnest Endeavors veröffentlicht. Das Glimpse ist ein Showcase-Festival, eins der kleineren Art mit etwa 3.000 bis 4.000 Besuchern. Jeder Act spielt 40 Minuten. Insgesamt 8 Läden mit 11 Bühnen beherbergen an 2 Tagen 60 Bands. Und die kommen natürlich nicht alle aus Belgien. Bevorzugt gebucht werden talentierte, aber außerhalb des Herkunftslandes weitgehend unbekannte Bands aus allen Gegenden Europas. England als Mutterland der Popmusik ist so gut wie gar nicht vertreten. Eine bewusste Entscheidung der Festivalmacher, die ganz einfach der Überzeugung sind, dass eben auch kontinentaler Pop im weitesten Sinne inzwischen zur besten Unterhaltung taugt. Mit der Einschätzung liegen die Verantwortlichen richtig. Was auch daran liegt, dass deutsche Bands hier in Gent am Start sind. 2 davon kommen aus Berlin. Und ich habe lange überlegt, was ich zu jener von den beiden, die ich nun gleich spielen möchte, sagen soll. Die Musiker, nach meiner Erinnerung 5 an der Zahl, bilden unmittelbar vor der Show einen Kreis und muntern sich auf, um dann mit dem ersten Song der im Charlatan herrschenden Unruhe kaum Herr werden zu können. Zaghafter Beifall. Dann jedoch wirft die Gruppe im Verlauf ein sanftes, akustisches Garn über die Anwesenden, dessen betörendem Reiz sich niemand hier entziehen kann. Die Band pendelt zwischen zartem Elektrofolk und lupenreinem Softrock. Ich werfe Julian, dem Manager der Gruppe, den Begriff Yachtrock zu, wie er gerade neben mir steht, und daraufhin entgleist ihm, Julian, fast das Gesicht. Yachtrock, sagt er. Ich muss dich gleich unbedingt mit dem Sänger der Band bekannt machen. Der nämlich ist Berlins größter Yachtrock-Fan überhaupt. Stichwort Michael McDonald. Doch nun zum Namen dieser Berliner Band. Sie heißt Still Parade und ist das Unfassbarste, was ich dieses Jahr an deutscher Musik gehört habe. Ganz ehrlich. Steal the crown, country made me feel humble. I'm a man, rock and roll makes me cry in the dawn. I mean almost, anyway, you've got to move on. Power to the women of the morning shift. Power to the women of the morning shift. Auch die nach Still Parade gehörte Musik, die hier gerade verklingt, geht nach Berlin. Schatt heißt die Band, die mit markanter Stimme und dunklen Twang-Gitarren in den Bann zog. Seit Glimps fahre ich nun auch gewisse bisherige Vorbehalte der Münchner Band Claire gegenüber zurück. Deren langhaarige Frontfrau Claire eine Begeisterung über den eigenen Bandsound verströmt, die irgendwie ansteckt. Insbesondere meinen Nachbarn beim Konzert. Das ist David, ein Amerikaner, der irgendwann in Hamburg hängen geblieben ist und dort bei einer lokalen Radiowelle arbeitet. Er klatscht rhythmisch in die Hände, als Claire dazu auffordert. Kennengelernt habe ich David auf dem Bürgersteig vor dem Charlatan. Gerald war auch dabei. Den kennen alle hier nur als König vom Flassmarkt. Viele der Läden hier am Platz gehören tatsächlich allein ihm. Jock, mein schottischer Freund von den Bollock Brothers, hatte Gerald vor Jahren mal mit zu einem Auftritt geschleppt. Eins der Augenlider hängt bei Gerald beständig herab. Er kann einen ziemlich gruseligen Blick aufsetzen und ich verstehe nicht, dass aus ihm kein Schauspieler geworden ist. Nun ja. Dafür gehört ihm nun neben dem Charlatan auch das Kinky Star, ein etwas kleinerer Laden, ebenfalls am Flassmarkt. Hier spielt eine französische Band aus Paris. Louise heißt die Sängerin. Sie könnte 16 sein oder aber auch bereits Mitte 30. Sie wirkt alterslos, weil man an ihr nichts weiter wahrnimmt als das unbändige Strahlen ihrer Augen. Und weil sie zwischen Prinzessin und Riot Girl alle nur denkbaren Rollen spielerisch beherrscht. Sie ist verrückt, im positivsten aller Sinne. Die elektronische Popmusik der Band nimmt immer wieder märchenhafte Züge an. Das ist auch einem Sopransaxophonisten geschuldet, der auch dort wunderbare Linien spielt, wo man sich in einer fantastischen Landschaft aus Funk, Boogie und Post-Dubstep wähnt. Namen dieser Band bitte unbedingt merken: Le Vasco. Is this so hard to realize? Ganz kurz vielleicht noch zu der gerade gehörten Band aus Frankreich, Le Vasco, dieses Vasco mit V geschrieben. Wer die Seite der Gruppe levasco.com besucht, kann dort in diesen Tagen ein Mixtape frei herunterladen mit insgesamt 11 Titeln. die sehr viel über die Verrücktheit, die Fantasiebegabtheit dieser Gruppe aussagen. Und wieder hier im Hintergrund das Antwerpen-Trio Dongs Dongs, das ich einfach wunderbar finde. Glimpse. Kauta heißt ein Platz im unmittelbaren Zentrum von Gent, in dessen Mitte fast nur Tannenbäume stehen. Zum Verkauf. Bald ist Weihnachten. In einem der mächtigen Gebäude, die den Platz säumen, befindet sich die Festivalzentrale mitsamt zwei recht großen Sälen, in denen abends Konzerte stattfinden und tagsüber diskutiert wird. Auch über belgische Bands und den Stand der Dinge in Sachen Pop und Rock aus Belgien. Auf dem Podium sitzen vier Diskutanten, größtenteils kommen sie aus der Werbeindustrie. Musik als Gleitmittel also für Werbespots, Kampagnen und so weiter, die suchen sie. Musik, sagt einer von ihnen, sollte bezüglich der Texte entweder sinnfreie Aussagen haben oder aber positiv gestimmte. Leider aber klagen viel zu viele Künstler in den Lyrics über ihr persönliches Leid, sagt er. Mir geht's nicht gut, sie hat sich getrennt von mir, ich will sterben und so weiter. Mit solchen Aussagen lässt sich nichts verkaufen, fährt er fort und erinnert an die, Zitat, schrecklichen Nirvana. Als sich nun aus dem Publikum eine Frau meldet und sich erkundigt, wie dem Quartett denn die Musik der Antwerpener Band The Flying Horseman zusagt. Die Band hat Potenzial, wird ihr versichert, aber niemand der auf dem Podium Sitzenden hat sie auf der Liste der persönlichen Favoriten. Hinter den Flying Horsemen, die wir gleich hören werden, steckt Bert Dox, Sänger, Gitarrist und Kopf von gleich zwei Bands, dem Instrumental-Trio Dongs Dongs hier im Hintergrund und eben The Flying Horsemen. Mit seinem geisterhaft gesponnenen Psycho-Blues lassen sich auf dem hart umkämpften Automarkt vermutlich in der Tat kaum neue Modelle absetzen. Bestenfalls vielleicht Leichenwagen. Now I'm watching. with closed eyes, I awake in the fields. How did I become so poor? Tears that don't heal, they flow like einige nennen ihn in Belgien ein Wunderkind, Bert Dox. Die Alben seiner jeweiligen Bands sind relativ neu. Im Oktober erschien das der Flying Horseman, das wir hier im Hintergrund noch ein paar Takte lang hören. City, Same City heißt es. Und im ähnlichen Zeitraum auch das von Dongs Dongs, das Instrumentaltrio um Bert Dox. Dieses Album trägt den Titel 1-2 oder 1/2. Auch der Bürgermeister von Gent lässt sich kurz auf dem Glimpse-Festival sehen. Er hält eine Begrüßungsrede im Festivalzentrum und betont, dass die UNESCO vor 4 Jahren der Stadt Gent den Titel Creative City of Music verliehen hat. Eine solche Auszeichnung genießen seinen Worten nach weltweit nur 5 Städte. 600 Bands, sagt er, seien in der Stadt aktiv. Das ist bei etwa 250.000 Einwohnern eine in der Tat erkleckliche Zahl. Wer in der Geschichte stöbert, wird irgendwann auch auf den amerikanischen Singer-Songwriter Chris Whitley stoßen, der 1983 bei seiner Ankunft in Gent eigentlich nur wenige Tage bleiben wollte, dann aber gleich einige Jahre lang dort hängen blieb. Auch seine Tochter Trixie Whitley, die sich, hochgelobt, inzwischen in die Fußstapfen ihres vor 8 Jahren verstorbenen Vaters begeben hat, ist 1987 in Belgien geboren worden. Hängen bleiben in Gent oder aber zumindest in der Nähe, das scheint Tradition zu haben. Dem Waliser John Woolley passierte das bereits in den 60er Jahren. Er landete in Aalst, einer Kleinstadt nahe Gent. Dort griff er sich ein paar lokale Musiker, gründete die Formation John Woolley and Just Born und landete mit einer Coverversion des Trox-Titels You're Lying prompt einen Hit in Belgien und Frankreich. We'll be right back. Ich mag diese Festivals, diese Showcase-Festivals. Du siehst viele Bands in vergleichsweise kurzer Zeit, bist viel unterwegs zwischen all den Clubs an der frischen Luft, also machst pro Abend locker deine 5 bis 8 Kilometer, schaust auch mal hoch zwischendurch. Dort oben, unmittelbar neben dem Café Video am Ude-Besenmarkt, befindet sich das Studio der Too Many DJs, 3. Stock. Durchs schwach beleuchtete Fenster hindurch erkennt man jede Menge Glaswolle. Die beiden De Vele-Brüder bauen wohl gerade um und dämmen die Wände neu. Die neue Burial-Platte hing am Nachmittag noch im Schaufenster des Record Shops. Jetzt ist sie verschwunden. Music Mania heißt er übrigens. Zufällig erfahre ich einen Tag später, wer sich diese Platte gegriffen hat. Ein Musiker aus der Slowakei, Mitglied der Gruppe Swan Bright, die wir hier im Hintergrund hören und die mit ihrem rohen Noise Rock eben gerade zu hören war, ohne dass ich drüber gesprochen habe. Auch das reizt an diesen Festivals. Bands aus Ländern, die man stets eher am Rande wahrnimmt, deren beste Fußballer beim 1. FC Nürnberg spielen oder wahlweise auch in Sandhausen. Bands, die es bis heute einfach nur verdammt schwer haben, weil der eigene Kopf blockiert und immerzu signalisiert, Swan Bright aus der Slowakei. So dolle wird das am Ende vermutlich nicht sein. Ist es dann aber doch. Und ich bin mir sicher, Arne etwa vom Berliner Label Noise Solution, der würde bei dieser Band umgehend hellhörig. Die Managerin der Gruppe heißt Petra. Sie kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Bratislava. Dort fährt sie jetzt auch wieder hin, zur Familie. Bald ist Weihnachten. Tatsächlich aber lebt sie in London und widmet sich dort einem Studiengang in Sachen Musikmanagement. Mitte 20 etwa wird sie sein. Wenn sie den einmal abschließt und ihre Band Swan Bright vielleicht doch einmal Erfolg hat, dann wird vielleicht sie demnächst dort oben auf dem Podium sitzen und sich zur Frage äußern, was sie fühlt, wenn sie diese Band hört oder aber jene. Schwer zu sagen, äußert sich nun der blonde, dynamische Mitdreißiger aus Kopenhagen, der eigenen Angaben zufolge Tag und Nacht Produkt und Musik zusammendenkt. Das ist jung, das ist dynamisch, er äußert sich gerade zum belgischen Duo Compact Disc Dummies und dessen straight nach vorn produziertem Elektropop. Autobahn, sagt nun jemand, ein weiterer wirft dann Kraftwerk ein. Klar, Kraftwerk haben in Belgien schon ihre Spuren hinterlassen. Selbst bei denen, die eigentlich nur ein paar Tage bleiben wollten und dann Jahre dort hängen blieben. Leute wie Chris Whitley eben. Alles Liebe, alles Gute und gute Nacht. Den Chris Whitley hören wir natürlich und danach die Compact Disc Dummies. She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smarts from time to time. It only takes a camera to change her mind. Nightclubs drinking just champagne. She's been attracting nearly all the men. She's playing the game and you can hear them say. She's looking good for beauty, we will pay. the camera, she gives the best she can. I saw her on the cover of a magazine. And she's a big success, I want to meet her again.